Als ich ein Kind war, durfte ich manchmal bei Opa und Oma schlafen. Dann kroch ich zwischen Oma Anna und Opa Gottlieb in das Doppelbett, dorthin, wo die beiden dicken Federdecken sich überlappten. Oma legte mir ein Kissen zurecht und Opa schniefte sein pfeifendes Schnarchen. Wenn Großvater wach wurde, und er wurde jede Nacht wach, dann nahm er das russische Transistorradio vom Nachttisch auf die Bettdecke, drehte am Senderknopf, bis ein Sprecher das Rauschen und die Musik ablöste. Dann lauschte Opa Gottlieb auf das Neueste aus der Welt. Говорит Москва ist mir aus diesen Nächten meiner Kindheit noch genauso im Ohr wie Opas Schnarchen. Mein Großvater und die SS. Eine Familiengeschichte. Feature von Tobias Barth. Der da singt, das ist mein Großvater Gottlieb. Es ist die Feier zu seinem 85. Geburtstag, die ein Verwandter auf Video filmte. Opa steht gestützt auf seine Krücken inmitten der Sippe. Er wippt mit dem Kopf im Rhythmus des rumänischen Kinderliedes und lächelt beim Singen. Gottlieb Schimke, geboren 1912 in Bessarabien, gestorben 2002 in Deutschland. Als Journalist habe ich mehrere Sendungen über das Dritte Reich produziert. Aber Opa Gottlieb habe ich nie gefragt, was er im Krieg gemacht hat. Ich wollte es tun, aber wagte es nicht. Meine Suche startet spät, zu spät, um Gottlieb zu fragen. Aber es gibt Verwandte. Gottlieb hat das erst 1990 oder 91 im direkten Gespräch mit mir gesagt, ich war bei der SS. Vorher immer nur ganz vage Andeutung, nie dieser direkte Satz. Mein Vater Ferry ist der Schwiegersohn von Gottlieb. Und kannst du dich noch an die Gesprächssituation erinnern? Weil das ist ja schon wahrscheinlich auch für dich damals überraschend gewesen, oder? Nee, es hat mich dann eigentlich nicht überrascht, es hat mich eigentlich nur bestätigt. Also die Vermutung, die ich bei mir im Stillen immer hatte, ich habe auch Inge mal gefragt, weißt du was? Inge wusste auch nichts. Inge, das war meine Mutter, Gottliebs jüngste Tochter. Sie starb ein Jahr vor ihrem Vater. Die Gesprächssituation, es muss, wie soll ich das beschreiben? Das war so ein bisschen, hatte ich das Empfinden, dass von Gottlieb aus ein bisschen Stolz dabei, will ich gar nicht in Abrede stellen, und andererseits auch wieder so ein bisschen, versteht doch, ich konnte es mir nicht aussuchen oder so. Dir wurde gesagt, du taugst dafür, würdest du gehen. Gibt es die Bänder noch? Kannst du dich da entsinnen? Wo könnten die sein? Wir hatten früher einen Kassettenrekorder mit eingebautem Mikrofon. Ein Geschenk aus dem Westen. Pink Floyd, Al Jarreau. Damit hat meine Mutter Inge ihre Eltern aufgenommen. Das müssen ja alte Bänder sein. Also 1987 muss das gewesen sein. Hier ist was. Zur goldenen Hochzeit von Opa Gottlieb und Oma Anna. Bessarabien, Vati, Onkel Woldemar. Das ist es. Klasse. Da haben sie angefangen, das haben wir ja gelernt. Man muss sich immer an dem halten, der aus der Stärkste ist. Und wenn man merkt, der verliert, du drehst direkt um, bis man. So sind wir mehr. So weit ging das. Da ist doch noch etliches zu filtern. Opa erzählt, das haben sie ja gelernt beim Militär. Man muss sich immer an den Stärkeren halten. Und wenn der verliert, dann geht man eben auf die andere Seite. Gut zu verstehen, oder? So sind die Rumäner. Ein schlimmes Volk, verschwindelt, faul und lausig, sagt er. Ich war 17, als meine Mutter diese Töne aufnahm. Gottlieb erzählte viel von seiner Heimat Bessarabien. Ein Land am Schwarzen Meer, wo neben Ukrainern, Juden, Russen und Rumänen auch deutsche Auswanderer lebten. Schwäbische Siedler, die durch Fleiß und Mühe der Steppe einen gewissen Wohlstand abtrotzten. 1940 schließlich verließen die deutschen Siedler das Land. Das war eine Folge des geheimen Zusatzprotokolls zum Hitler-Stalin-Pakt, in dem die Diktatoren ihre Einflusssphären absteckten. Im Juni 1940 rückte die Rote Armee in Bessarabien ein. Heim ins Reich hieß dann die Aktion, bei der 90.000 Bessarabiendeutsche umgesiedelt wurden. Auch meine Großeltern mussten ihren Hof in Eigenfeld aufgeben. Wir haben nur Juden zwei Schweine verkauft. Zwei Schweine verkauft, je 2000 Lei. Gottlieb erzählt, wie er einem Juden zwei Schweine verkaufte. Dass der Johann Stich seine zweite Stich zu 4000 verkaufte. Doppelte. Da hat er bei dir aber ein Geschäft gemacht. Am nächsten Tag hörte er, dass ein Freund dem Juden zwei Schweine für den doppelten Preis verkauft hatte. Du kannst die Schweine nicht kriegen. Und den Preis auf keinen Fall. Wieso? Warum nicht? Ich habe sie gekauft und dabei gleich. Und pum, dann geht es mir los. Ah, ne, also da, okay. Der schrieb so Gitter auf der Treppe. Gottlieb ging zu dem Juden und sie gerieten in Streit. Gottlieb schlug ihn, sodass er die Treppe hinunterflog, Hals über Kopf. Da der Jude noch nicht bezahlt hatte, konnte Gottlieb das Geschäft rückgängig machen und die Schweine woanders teurer verkaufen. Nee, der hat es doch gar nicht bezahlt gehabt, das war ja das Gute. So. Wenn der das nicht bezahlt hätte, dann wäre es erledigt. Der hat es auch nicht bezahlt gehabt. Und ich hab's ja solche nicht. Geschichten erzählte Gottlieb. Dann kamen die Witze und wir lachten und aßen und tranken und fühlten uns wohl. Vom Krieg hat er wenig erzählt. Ich besuche meinen Cousin Robert in Leipzig. Als Kinder waren wir oft zusammen bei Oma und Opa auf dem Dorf. Wir treffen uns in seinem Kleingarten. Aber zum Beispiel, wenn dann von Polen erzählt wurde, von dieser Ansiedlung im Wartegau, da sind ja die Polen vertrieben worden und die Deutschen haben deren Höfe übernommen. Das war ja so eine Besiedlungspolitik. Und da hat Opa zum Beispiel immer erzählt, dass er hat sich immer empört darüber, dass die Polen von ihren Höfen vertrieben worden sind und dass viele Deutsche die als Knechte gehalten haben. Und er hat immer gesagt, sie haben die ganz normal mit denen zusammengearbeitet auf dem Hof. Das hat Opa immer erzählt. Und das glaube ich auch nicht, dass das eine Schutzerzählung ist. Sondern da ist dann vielleicht wieder dieser Respekt vor dem Bauern so, ja, vom Bauernstand, dass wenn dort jemand eine Landwirtschaft hat, dass man das einfach wegnehmen kann. So. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, weil Opa weiß, wie sich das anfühlt. Ja. Weil ihnen das ja indirekt oder vielleicht auch direkt weggenommen wurde in Bessarabien. So. Und also an so einer Stelle ist es ja mit dieser Fremdenfeindlichkeit oder mit diesem Nationalismus auch vielleicht relativer zu sehen, keine Ahnung. Anna hat aber immer erzählt, dass es war so eine stehende Redewendung, dass die Betten noch warm waren auf dem Hof, wo sie ankamen. Die waren ja fast noch warm, hat sie gesagt. Also die Polen sind vorher vertrieben worden. Und die gleichen Polen, die dort waren, denen der Hof auch vorher gehörte, die haben dort nicht als Knecht gearbeitet, sondern ihnen sind Zwangsarbeiter zugewiesen worden. Ach so. Es hat keiner danach gefragt, was mit den Polen geworden ist. Da hätte man natürlich fragen müssen, wenn man jetzt die Geschichte zu Ende denkt. Das ist eben auch die Frage, warum nimmt man solche Geschichten hin als abgeschlossene Geschichten? Warum frage ich persönlich da nicht weiter, ja? Weil man das auch vielleicht nicht wissen will. Ist es das, warum ich nie gefragt habe? Weil ich fürchtete, mein Bild von Gottlieb könnte ein anderes werden. Dann hieß es immer, dass wir ja irgendwie beherrscht werden, ne? So, ja, ja. Der ist ein Halbjud und der ist ein Vierteljud. So hieß es doch immer, ne? Ja. Das hat er schon ganz schön rauskehren lassen. Ne? Auf jeden Fall. Und da ist aber spannend, weil zum Beispiel Very leitet daraus ab, dass Opa irgendwie so schon so ein kleiner Nazi oder was weiß ich was. Also das hat Very auch mal so gesagt. So, keine Ahnung. Also ich bewerte die Einschätzung nicht so. Während dann zum Beispiel Dietlinde immer gesagt hat, also Opa war zwar verbal Antisemit, aber das müsste man halt sehen in der konkreten Situation dort. Das ist ja kein nationalsozialistischer Antisemitismus, sondern ein normaler, kann man nicht sagen, aber also ein vornazistischer Antisemitismus gewesen. Und sie sagte immer, wenn ein Jude angeklopft hätte, hier, ich werde verfolgt von der SS, hätte Opa die Tür aufgemacht und hätte den versteckt. Also wurde immer so erzählt, ja. Das hat mich immer sehr bewegt, diese, also hypothetische Begebenheit so. Aber ist die Frage auch, ob das nicht wieder so eine Schutzerzählung war, vielleicht, ja. Na, Opa war in der SS. Also insofern. Ja, aber er war ja nicht, ja stimmt, er war in der SS, ja. Das siehst du, meistens beißt sich diese, ja. Das ist ja ein spannender Widerspruch. Nee, klar, ja. Es ist ja auch, mir ist beides präsent, aber ich habe das noch nie so im Zusammenhang gesehen. Ich habe immer gesagt, wenn mal bei Freunden die Rede auf unsere Großväter kam, mein Großvater war an der Waffen-SS, aber er wurde dorthin einberufen. Das war sein Wehrdienst, dagegen konnte er nichts tun. Obwohl ich nicht wusste, ob es so gewesen war. Ich stelle eine Anfrage an das Bundesarchiv in Berlin, das ehemalige Berlin Document Center. Dort lagern die personenbezogenen Akten der SS. Die Antwort kann ein paar Monate dauern, sagt man mir. Und ich fahre zu Opa Gottliebs Bruder, zu meinem Großonkel Woldemar. Ich habe schon oft gesagt, Hitler hat so viel Blödsinn gemacht. Eins war vernünftig, dass er die Deutschen in Baltikum, die Deutschen in Bessarabien, Bukowina und so weiter umgesiedelt hat. Was daraus gemacht wurde, das ist eine andere Sache. Onkel Woldemar lebt im Hessischen, in einem Dorf bei Frankfurt am Main. Er ist 86 Jahre alt und noch immer ein agiler und lebensfroher Herr. Wir haben uns selten gesehen bis zum Fall der Mauer und danach auch nicht oft. Er erzählt, dass er nach der Umsiedlung im besetzten Polen sein Landwirtschaftsstudium begann und dass er sich schon nach kurzer Zeit freiwillig zur Wehrmacht meldete. Also ich kann mir das immer noch nicht so richtig zurechtreiben, wie eigentlich der Ablauf war. 1940 die Umsiedlung, dann die Ansiedlung oder was war in der Zeit als sozusagen... Na gut, können wir nochmal drüber reden. Weil ich ja immer so gehört hatte, dass die Oma Anna auf den Hof gekommen ist, dass da der Gottlieb erst gar nicht so dabei war. Wie war denn das? Er war im SS-Ansiedlungsstab. Da war sie allein. Er hat die Leute angesiedelt. Wir waren in Posen im Stab. Und deshalb war er nicht zu Hause. Ja, aber er war schon zu Hause. Er war also noch nicht Soldat, sondern war im Ansiedlungsstab. Und da war Tante Anna, also die Oma Anna, nicht Tante, sondern Oma Anna, die war mehr oder weniger allein. Ja. Gottlieb hatte davon gesprochen, an einer Dolmetscherschule gewesen zu sein. Das war wohl nach seiner Einberufung zur Waffen-SS im Frühjahr 1943. Er war ja auch Dolmetscher dann in Berlin, bei diesem Stab auch da irgendwie. Und bei was für einem Stab, weißt du das? SS-Stab. Aber was für einer? Was für einen weiß ich nicht genau. Nee. Mhm. Und von wann bis wann war das? Das weiß ich nicht. So eingehend haben wir uns nicht. Nein. Ja, das war die Sache. Er war dann bei einer Einheit und dann wurde er immer mal wieder auf die Dolmetscherschule zur Überprüfung der Sprache geschickt. Ja. Und die Einheit war wo? Ja, die war in Berlin irgendwo. Irgendein Name? Oranienburg oder irgendwo lagen die. Oranienburg. Es gab dort eine Dolmetscherschule der SS, aber auch das KZ Sachsenhausen. Mit tausenden Häftlingen aus ganz Europa, auch Russen und Rumänen. Die SS war zuständig für die Bewachung der Lager und bevorzugt wurden sogenannte Volksdeutsche den Wachmannschaften des Totenkopf-Bataillons zugeteilt. Ich besuche unsere Tante Dietlinde, die älteste Tochter von Opa. Sie wurde 1943 im Wartegau geboren, im Krankenhaus von Kalisch. Also ich habe zum Beispiel nie ein Foto gesehen, bilde ich mir ein, von Gottlieb in SS-Uniform. Nee, da existierte eins und zwar als Familienfoto. Das bin ich in der Mitte, da habe ich irgendwie so ein Samtkleidchen an, hier so eine weiße Schleife. Und die Mutter auf der einen Seite und eigentlich die Mutter recht gut getroffen. Ein schönes Foto und hier an der Seite sieht man, dass da was ist abgeschnitten, ja. Und das war Vaters SS-Uniform. Das Foto haben sie dann vernichtet. Ich mag meine Tante. Sie hat Medizin studiert, 20 Jahre als Kinderärztin in Kuba gearbeitet und nach dem Tod von Oma Anna unseren kranken Großvater gepflegt. Diese Sache von der SS beim Vater, er war dabei, ist gut. Aber der Vater ist da reingerutscht durch diese Dolmetschersache. Der hat auch sicher nicht bewusst gesagt, ich muss zur SS. Es kostet mich Mut, sie zu fragen. Ich spüre ja, wie Gottliebs Vergangenheit sie bis heute bedrängt. War er in Sachsenhausen eigentlich oder was war noch Hamburg? Nee, war der Vater nicht. Sachsenhausen war in der Nähe. Ja. Das hat der Vater dann miterlebt, als sie schon alles wegräumen mussten, dort flüchten mussten. Und da hat er aber diesen Zug gesehen nach Sachsenhausen. Aus Sachsenhausen, die Evakuierung? Aus dem Wald raus, aus dem Versteck raus, mit noch einem. Sie wollten sich da absetzen. Und da hat er diese Evakuierung miterlebt. Aber, und da ist ihm wahrscheinlich dann so ein Licht allmählich aufgegangen. Ne? Und im Nachhinein, aber während er da drin war, in dem Strudel, der Vater hat das nie so begriffen. Ne? Dietlinde war 2 Jahre alt, als Oma Anna den Hof in Kalisch aufgeben musste. Ihre Flucht begann im Januar 1945. Da hatte die Rote Armee Kalisch schon fast erreicht. Auch Gottlieb floh vor den Russen. Vermutlich von Oranienburg aus zog er westwärts und geriet im April 1945 in amerikanische Gefangenschaft. Die Amis haben Gottlieb nicht lange im Gefangenenlager behalten. Aber auch meine Tante weiß nicht genau, wann er entlassen wurde. Seine Sprachkenntnisse hätten ihm geholfen, hatte er einmal erzählt. Die Familie kam in ein Dorf zwischen Halle und Bitterfeld. Gottlieb wurde Neubauer, profitierte von der Bodenreform und war als fleißiger und zupackender Bauer sehr schnell wieder wehr. Nach dem Krieg bekam Oma Anna 2 weitere Kinder, Roberts Vater und meine Mutter. Alle 3 Kinder wuchsen in der DDR auf. Wir sind dann mit der Schule nach Buchenwald gefahren. Und Buchenwald war natürlich auch ergreifend. Und haben uns das angeguckt und da habe ich immer, das kann ich mich noch genau erinnern. Wir sind dann zurückgekommen von Buchenwald. Das war dann so gegen Abend und unser Vater kam vom Feld und wir saßen am Abendbrottisch und er saß dann da und hat gegessen. Und ich habe plötzlich, fielen mir Vaters riesengroße Hände auf. Und wo ich dann wirklich lange Zeit immer versucht habe und mir es aber nicht vorstellen konnte, ja, dass mit diesen Händen, ich dachte, nee, mit diesen Händen, da fasst er seinen großen Besen an und die übergroße Schaufel und da macht er dies und jenes, aber was anderes nicht, er hat ja seine Hand nicht gegen uns erhoben. Wir wissen nicht, welche Befehle Gottlieb hatte und welche er ausführte. Wir wissen nicht, was er damals dachte. Es ist November, der Winter hält Einzug. Ein starker Westwind treibt den Schnee über die Felder bei Kalisch. Ich bin in Polen. 12 Kilometer nordwestlich von Kalisch liegt Skrajnia, wohin Gottlieb und Anna angesiedelt worden sind. Mein Freund Rainer begleitet mich. Er kann Polnisch. Wir sprechen alte Menschen auf der Straße an, fragen nach Einwohnern, die hier schon während des Krieges gewesen sind und die etwas über die Ansiedlung der Deutschen wissen. Aber alle, die wir fragen, waren während der Besatzungszeit an anderen Orten, deportiert zur Zwangsarbeit. Die Alten geben uns Tipps. Den Herrn Witschak müsst ihr fragen, sagt man uns. Der könnte etwas wissen. Herr Witschak ist 82 Jahre alt. Er trägt eine Wattejacke und eine Fellmütze. Auf seinem Hof drücken sich die Hühner an die warme Hauswand. Im Stall muht eine Kuh. Hier gewesen deutsche Bauer. Nass, wie Lili. Und wir sind ausgesiedelt worden? Ich tue hier gekommen Deutsche. Sie haben einfach die Leute aus den Höfen rausgeschmissen. Und es sind Deutsche gekommen. Ja, Buchmann. Schmidtke, nicht Schimke. Schmidtke. Oder Schimke. Vielleicht Schimke. Vielleicht Schimke. Herr Witschak war 17, als zwei Deutsche kamen und seine Eltern vom Hof warfen. Sofort raus hier, befahlen die bewaffneten Männer und ließen Familie Witschak kaum Zeit, ein Bündel Sachen zu packen. Haben Sie was gehört, dass es dagegen Widerstand gegeben hat auf den Dörfern? Niemand hat sich da widersetzt. Weil Widerstand gab es nicht, solche Leute werden erschossen worden. Was der alte Herr Witschak beschreibt, fand 1940 statt. Da war Gottlieb noch nicht hier. Aber später gehörte er zum SS-Arbeitsstab. Ging Opa mit auf die Höfe, mit dem Gewehr in der Hand? Oder hat er hinter einem Schreibtisch gesessen, in irgendeinem Stabsgebäude? Einen halben Kilometer von Witschaks Hof entfernt stehen die letzten Häuser von Skrajnia. Eines ist ein Backsteinbau mit einer vorgesetzten Fassade aus drei gemauerten Bögen. Also das hier kommt mir irgendwie bekannt vor, von Fotos her sogar. Hallo? Przepraszamy? Czy ktoś jest? A, da kommt jemand, guck mal. Dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzamy. Czy pan jest panem Biesiadą? Ein kleiner Mann in Arbeitsjacke kommt zum Tor. Wir fragen nach dem Hof meiner Großeltern. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch erinnere. Wer war das? Das war Gottlieb Szymke. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Das war auf der anderen Seite das Haus. Aha. Vater. Vater. Im Domu, czyli jego dziadek. Ah, dziadek. Mhm. Tak. Großvater. Ja, ja. Mhm. Ja. Aha. Weil er kiedyś perfekt Deutsch sprechen. Ich habe mal perfekt Deutsch gesprochen. Aber ich habe schon alles wieder vergessen. Ich würde gerne ein bisschen ich mit Ihnen... perfekt Deutsch sprechen. Sehr gut. Langsam sprechen, ich verstehe es. Ah. Mhm. Ah, schnell sprechen, ich nicht verstehe es. Nas wysiedlili. A tu przyszedł Muchnikel się nazywał. Tu hier Muchnikel. A hier Marek. A potem przyszedł Gottlieb Szymke. Dann kam Gottlieb Szymke. Aha. A to nie było Gottlieba majątek. Das war nicht sein Eigentum. Richtig, ja, ja. Dokładnie, dokładnie. Ja, ja, ja. Herr Beschara bittet uns hinein in sein Haus. Es gibt hausgemachten Bügosch und Pfefferminztee. Stefan Beschara erzählt, wie er als 16-Jähriger am deutschen Panzerwall gegen die Russen mitbauen musste. Wie dann ein Rotarmist ihn fast erschossen hätte, weil Beschara ihm sein Pferd nicht geben wollte. Und seine Meinung über Gottlieb. Szymke, to żeby wiedział. Powiedz swoim dzieciom, swoim rodzeństwu swoim, że Szymka Gottlieb był dobry człowiek. I ona nie była zła kobieta. Ona też nikomu nic nie mówiła. Und dass sie auch eine gute Frau war. Sie hat auch niemand etwas Böses getan. Stefan Beschara war fast noch ein Kind, als Gottlieb und Anna in das Dorf kamen. Alles über meine Großeltern, was er weiß, weiß er aus den Erzählungen ihrer polnischen Zwangsarbeiter. Die kann ich nicht mehr fragen. Sie sind schon lange gestorben. Auch Herr Marek ist tot. Der Bauer, der für Gottlieb seinen Hof räumen musste. Marek starb noch im Krieg. Wie, das weiß auch Herr Beschara nicht. Der Museumsleiter aus Kalisz sagte uns, dass auch in Kalisz ein Ghetto gibt. Ah, Kaliszu Ghetto. Chef Museum w Kaliszu wczoraj w wywiadzie nam mówił, że w Kaliszu znalazł się Ghetto. Było? Było. Tak nam mówił. Ale że ja nie wiem. Aber ich weiß davon nicht. Bei Kriegsende war Stefan Beschara 17 Jahre alt. Da müsste er doch etwas wissen über das Ghetto in Kalisz. Im Ghetto von Kalisz wurden 30.000 Juden eingesperrt. Die SS zog einen Zaun um das Judenviertel, verfrachtete alle Juden der Stadt in dieses Areal und vernichtete sie nach und nach. Herr Beschara hat sein ganzes Leben in der Umgebung von Kalisz verbracht. Weiß er nichts vom Ghetto oder will er es nicht wissen? Einen Monat nach meiner Polenreise bekomme ich Post vom Bundesarchiv. Ein Umschlag mit 20 Blättern, alles, was über Gottlieb Szymke im Bestand des Berlin Document Center zu finden ist. Ich lese die Blätter und fahre wieder zu Robert. So, na dann lass uns mal gucken. Also hier, die haben mir freundlicherweise das gleich alles kopiert. Mhm. Willst du mal die Lampe ein bisschen ranhören, sonst kannst du es gar nicht erkennen. Das ist nicht gut. ist besser. Und da gibt es zum Beispiel, also hier, das ist das Foto, meine ich. Mhm. Das ist schon Wahnsinn, ja? Eine ziemliche Ähnlichkeit. Mhm. Ne? Das ist von 1941, also da war er 29. Wahnsinn, mein Alter jetzt. Mhm. Unglaublich. Mhm. Es sind Gottliebs Einbürgerungspapiere aus der Umsiedlungszeit 1940. Seine SS-Karteikarte und die Papiere eines Lehrgangs für Volksdeutsche, an dem er 1941 teilgenommen hat. Dann kommt das eigentlich das spannendste Fundstück, das ist hier dieses Mein Lebenslauf. Und das finde ich irre, dass in so einem Archiv so ein alter Lebenslauf von ihm liegt. Ja, das ist irre, oder? Ja, kannst du das lesen? Ich versuch's mal. Der Lehrgangsteilnehmer Gottlieb Schimke, Sohn des ja. Gotthelf Schimke, Ehefrau Lydia Schimke. Dessen Ehefrau Lydia Schimke, geborene Sauter, ist geboren am 28. Mai 1912 im Anovka Bessarabien. Ich bin, das ist schön, ne? Gottlieb schreibt in seiner altdeutschen Handschrift, dass er mit seiner Landwirtschaft in Bessarabien durch Fleiß und Mühe ein schönes Vermögen erarbeitet hat, dass er im rumänischen Militär diente und dass er froh war, als der Führer ihn heimrief ins Großdeutsche Reich. Ich freue mich, am Dritten Reich mitwirken zu können. Derselbe ist bereit, jeden Posten zu versehen, wo man ihn hinsteckt. Ne? Es lebe unser Führer, es lebe Großdeutschland. Heil Hitler, erwitte den 16. Juni. Lehrgangsteilnehmer Gottlieb Schimke. Krasse Kacke, muss ich mal sagen, ja. Naja. Das überrascht ein bisschen, aber es überrascht nicht so fundamental, aber schon so ein bisschen, oder? Nach dem Lehrgang, für den er diesen Lebenslauf verfasst hat, ist er für die SS aktiv geworden. Erst im Arbeitsstab Kalisch, dann in der Waffen-SS. Im Juni 1944 wurde er zum Rottenführer befördert, der drittniedrigste Dienstrang in der SS-Hierarchie. Das ist alles, was ich den Akten entnehmen kann. Über seine Dienststellen oder Einheiten, über seine Befehle und Einsätze finde ich nichts. Ich stehe an Gottliebs Grab. Es war in der Weihnachtszeit, als mein Großvater starb. Die Familie saß zusammen beim Mittagessen, Großvater legte sich danach schlafen und wachte nicht mehr auf. Zur Trauerfeier kamen über 100 Gäste. Die Pastorin sprach über Gottliebs Jugend in Bessarabien, erzählte Anekdoten aus Gottliebs Zeit beim rumänischen Militär, sprach über seine Arbeit als Vorsitzender einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft und darüber, wie er mit dem sowjetischen Staatschef Nikita Chruschtschow einmal über den Maisanbau debattierte. Sie lobte seine Tatkraft, seinen Fleiß, seinen Humor. Meinem Opa hätte die Grabrede gefallen. Der Krieg fand nur in einem Nebensatz statt. Mein Großvater und die SS. Eine Familiengeschichte. Feature von Tobias Barth. Schnitt Holger Klimchen. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Corinna Waldbauer. Redaktion und Regie Lisbeth Jessen. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2004. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.